müssen wir mal richtig ran. Heute feiern alle hier ein schönes Fest für Mensch und Tier. Ein schönes Fest für Mensch und Tier. Das Fest wird toll, also dann jetzt packen wir so richtig an. Es fehlt nur noch ein wenig Schmuck, fast alle an. Hau ruck, hau ruck, hau ruck, ruck zuck, hau ruck, ruck zuck. Es fehlt nur noch ein wenig Schmuck. Wir haben heute viel zu tun, also ran ohne auszuruhen. Unser Fest wird einfach toll, dafür sorgen wir ja wohl. Wir haben heute viel zu tun, also ran ohne auszuruhen. Unser Fest, das wird ja wohl nicht nur klasse, nein, es wird toll. Ist mehr als unsere Pflicht. Diese Arbeit macht viel Spaß. Alle Mann, wir geben Gas. Wir haben heute viel zu tun, also ran ohne auszuruhen. Unser Fest wird einfach toll, dafür sorgen wir ja wohl. Wir haben heute viel zu tun, also ran ohne auszuruhen. Unser Fest, das wird ja wohl nicht nur klasse, nein, es wird toll.